Eva, gibst du mir eine? Ich dachte, du rauchst nicht mehr, also zumindest keine Kippen. Gerade ist eben alles anders. Ich vermisse sie. Ich auch. Ich wollte Cosma gestern sogar anrufen. Dass sie tot ist, ist irgendwie... Als wäre es nicht echt, ne? Ja, wie ein Albtraum. Hat Shirin dir das mit dem Video erzählt? Ja, krass, oder? Kommt die gar nicht klar drauf. Ich check nicht, warum Cosma das gemacht hat. Ich auch nicht. Hör mal, als Cosma dich in der Nacht angerufen hat, hat sie dann da gar nichts gesagt? Nee. War sie in Gefahr? Eva, ich weiß es nicht. Sorry, es ist nur die Sache mit dem Drohbrief, das geht mir nicht aus dem Kopf. Ja, same. Wenn wir ihr Handy hätten. Das ist bei den Bullen, genau wie ihr Computer. Ja. Aber die Cloud ist überall. Hä? Cosma hatte alles in ihrer Cloud gespeichert. Wirklich alles. Hat jetzt mal den Arsch gerettet bei einem Referat. Okay, aber ist doch passwortgeschützt, oder nicht? Schon, aber ich weiß, wo Cosma die Passwörter versteckt hat. Ja, ich auch. Als Fake-Kontakte auf ihrem Handy. Aber da sind wir wieder am Anfang. Nicht ganz. Cosma hat Shirin ihr altes Handy geschenkt. Aber die wird doch eh alles mit ihrem Kram synchronisiert haben und Cosmas Sachen sind gelöscht. Ja, wahrscheinlich, aber... Ist trotzdem ein Versuch wert. Und vielleicht hat... Er macht die Kippe aus. Herr Feldmann! Lukas, Eva. Ihr wisst schon, dass es hier eine rauchfreie Schule ist, ne? Wir haben nichts gemacht. Ja, ja, nichts gemacht. Schon gut. Ich werde euch nicht verpfeifen. Ja, Sie sind also nicht der geheime Spitzel von der Direkt? So geheim wäre das vermutlich nicht. Dass wir ein Paar sind, weiß doch jeder. Wissen Sie, wann Nico wieder zur Schule kommt? Nico? Nee. Dem geht's nicht gut. Klar. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht... Ob er überhaupt wiederkommt. Er hat sich im Zimmer verbarrikadiert, was ja absolut verständlich ist. Und ich, naja, ich, ihr wisst ja, Nico ist nicht mein größter Fan. Klar. Ich meine, seitdem ich mit seiner Mutter... Ja, wissen wir. Und? Wie geht's euch? Keine Ahnung. Müsstet ihr eigentlich schon bei der Polizei aussagen? Nee, noch nicht. Nur Shirin bisher. Und? Hat sie irgendwas erzählt? Gibt es Hinweise? Naja. Ihr wisst, hey, ihr könnt mit mir über alles reden, es bleibt unter uns. Ja, versprochen. Ja, naja, also. Müssen Sie eigentlich auch zur Polizei? Ja, alle Lehrer. Gehört zum Standardprozedere, denke ich. Also, wenn ihr reden wollt, ihr wisst, meine Tür steht immer offen. Gut. Also. Bis gleich, in Mathe. Und? Lukas, Hausaufgaben gemacht? Jo, immer. Immer? Na dann, bis gleich. Boah, der ist so weird. Dass Nico den auch noch zu Hause ertragen muss, der kann ihm echt leid tun. Wollte der uns eigentlich gerade aushorchen, oder was? Kam mir auch so vor. Da ist sie. Hey, Shirin, warte mal. Ich muss den Bus kriegen. Und in den nächsten. Nee, das geht nicht. Ich kann euch beide auch nach Hause fahren. Cool, danke, Luke. Ich glaube, morgen komme ich nicht. Was ist denn los? Ich lasse mich für ein paar Tage krank schreiben. Das mit Cosma. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich nehme mal mit dem Video, ey. Die ist auch echt heftig. Hätte ich ihr nicht zugetraut. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Warum sollte die Polizei das dann erfinden? Warum sollte Cosma so einen Scheiß über mich verbreiten? Das ist ein Missverständnis. Ganz sicher. Lässt sich vielleicht rausfinden. Shirin, sag mal, hast du Cosmas altes Handy noch? Ja, warum? Sind da noch ihre Sachen drauf? Nee. Ist ja jetzt mein Handy. Ach, scheiße. Wieso? Wäre einfach super, wenn wir da rankämen. Ich habe ein Backup gemacht. Für den Fall, dass Cosma noch was davon braucht. Oh, sehr gut, Shirin. Manchmal bist du echt ein kleines Genie. Das Backup, das brauchen wir. Kannst du es wieder aufs Handy ziehen? Ja, aber mein Bruder hat heute den Laptop. Ihr habt nur einen Computer zu Hause? Ja. Kann halt nicht jeder so superreich sein wie ihr. Oh, fuck. Kannst du das bis heute Abend organisieren? Denk schon. Okay, wir treffen uns bei mir. Ich sag Nico Bescheid. Warte mal, Effi. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Nico schiebt doch voll den Hass auf mich. Wenn wir in ihre Daten kommen, müssen wir es ihm sagen. Ja. Was, wenn wir irgendwelche Hinweise finden? Hinweise? Was habt ihr vor? Also ich habe hier Gwendolin Drachenkopf. Das ist doch kein echter Name. Nope. Next one. Die Ermittlungen im Fall der getöteten Schülerin Cosma Passadakis dauern weiterhin an. Die Polizei sucht nach Zeugen. Ich will das nicht sehen. Komm mal raus. Okay. Versuch mal Robert Pattinson. Nope. Leute, das bringt doch nichts. Boah, irgendwo hier in den Kontakten muss aber das Passwort für die Cloud sein. Vielleicht hat die Polizei das auch schon geblockt. Das geht? Keine Ahnung. Hier ist noch so ein Fake-Name. Außer Cosma kannte echt einen Bruce Wayne. Yes, ich bin drin. Ha, echt? Zeig. Also fast, hier sind noch so Sicherheitsfragen. Was ist dein Lieblingsfilm? Hallo? Bruce Wayne, also Batman. Dafür brauchen wir Nico. Ich ruf ihn an. Warte. Sollen wir das nicht besser ohne ihn versuchen? Luke, ich weiß, jetzt scheiß doch mal auf euren Stress. Außerdem ist Nico übelst sauer, wenn er erfährt, dass wir das ohne ihn gemacht haben. Also klärt das verdammt nochmal. Ja. Hey, Eva. Nico, hey, komm rein. Die anderen sind im Wohnzimmer. Das ist einfach so krass alles. Was macht Luke hier? Komm mal runter. Hey, Nico. Können wir reden? Wozu? Du bescheißt mich doch eh die ganze Zeit. Oh, ey, Drama-Queen, echt, du übertreibst, Mann. Hast du mich belogen oder nicht? Cosma wollte es so. Ja, jetzt schieb es nicht auf sie. Alter, das ist die Wahrheit. Mann, Nico, glaub mir doch, wir waren nur Freunde, da lief nichts. Und das hättest du mir nicht einfach sagen können? Cosma hatte eben Angst, dass du eifersüchtig wirst. Eifersüchtig? Auf dich? Ja! Warum sollte ich dir glauben, hä? Oh. Warum hat sie dich in der Nacht angerufen? Ich weiß es nicht. Sorry, das... Es ist einfach kompliziert irgendwie. Ich sag dir, was kompliziert ist. Meine Freundin ist tot, ja. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum. Und jetzt kommt raus, dass sie besser mit meinem besten Freund befreundet war als mit mir. Jungs, vielleicht finden wir es heraus. Jetzt vertragt euch einfach. Das ist mir echt zu blöd. Ja, dir ist es zu blöd. Also, wie sieht's aus? Wir müssen noch die Sicherheitsfragen beantworten. Nico, wie heißt Cosmas Lieblingsfilm? Schneewittchen. Yes, richtig. Okay, noch eine Frage. Was ist dein Traumberuf? Oh. Eigentlich hatte sie keinen. Doch klar, Schauspielerin. Nope. Wollte sie nicht Psychologie studieren? Ja, das stimmt. Aber sie wollte auch Medienwissenschaften studieren oder Tierärztin werden. Tierärztin, das hat sie mir auch erzählt. Oh, Mist. Boah, Cosma, mach's uns doch nicht so schwer. Gib doch einfach mal ein Keiner. Du hast recht. Keiner ist richtig. Und zeig. Was, noch eine Frage? Wie heißt dein erstes Haustier? Die hatte mal ein Haustier? Ja, ich glaube, ein Fisch. Ein Fisch? Echt? Aber wie der hieß? Boah, keine Ahnung. Pinsel. Pinsel. Pinsel? Ihr Goldfisch. Der hieß Pinsel. Ach, klar. Mein Bro weiß so einen Scheiß. Natürlich, warum auch nicht? Du weißt wohl alles über meine Freundin, Nico. Hä? Nico. Alter. Oder, Luke? Yes, wir sind drin. Pinsel. Was ein scheiß Name für einen Fisch. Zeig. Sheesh. Hier ist echt alles. E-Mails, Fotos, WhatsApp. Boah, die ganzen Daten aus der Cloud, das ist echt viel. Finden wir jetzt gleich 100 Dickpics von dir, oder was? Alter, als ob ich sowas machen würde. Was weiß ich, was ihr für Geheimnisse habt? Och, jetzt haltet doch mal die Fresse. Wollt ihr streiten oder wollt ihr rauskriegen, was mit Cosma passiert ist? Aber echt. Ich will nur helfen. Nico? Mach, was du willst. Leute, wir sitzen hier schon die halbe Nacht und haben überhaupt nichts. Das macht doch keinen Sinn so. Dann hau doch ab. Jungs, Frieden bitte. Am 10. ist die Beerdigung. Gehen wir doch alle hin, oder? Natürlich. Ja, klar. Nico? Ah, weiß nicht. Denk schon. Hallo? Du warst ihr Freund, du musst. Ich muss gar nichts. Lass, Shirin. Das ist schwer für uns alle. Besonders für Nico. Aber wir müssen doch vernünftig Abschied nehmen und... Shirin, jetzt nicht. Ja, okay. Guck mal hier. Klick da drauf. Da hatte sie einen Arzttermin und? Gleicher Tag, gleiche Uhrzeit hat sie mir gesagt, sie hätte Training. Wie? Training? Cosma spielt doch schon ewig kein Volleyball mehr. Ja, doch klar, zweimal die Woche. Nee. Sie hat aufgehört. Ich dachte, du weißt das. Wieso hat sie mir den Scheiß dann erzählt? Nico, es ist deins. Hey, Mom. Ich bin heute bei Papa. Ja, ja, ich weiß. Ausnahmsweise. Okay, bis morgen. Eva, kann ich heute hier pennen? Klar, meine Eltern sind eh nicht da. Aber fliegt das nicht auf? Was, wenn dein Vater deiner Mutter sagt, dass du nicht bei ihm warst? Die reden nicht miteinander, wenn es nicht unbedingt sein muss. Glückspilz, meine Parents haben eine Standleitung. Glückspilz? Mein Vater ist voll der Otto und der neue Lover von meiner Mom ist der fucking Feldmann. Den habe ich jetzt jeden Tag am Arsch. Glück? Ach, voll nicht. Ja, okay. Ey, der Feldmann hat uns heute in der Pause zugetextet. So creepy, der Typ. Was ist das? Gib mir das Handy. Ey, warte. Es sieht nach Porno aus. Fresse, Luke. Cosma hat keine Pornos geguckt. Woher willst du das wissen, Shireen? Auch Mädels gucken sowas. Ach ja, du vielleicht. Cosma war da angemeldet. Das ist... Fuck! Hä, was ist denn jetzt los? Verdammte Scheiße, fuck! Ey, was knallst du mein Handy auf den Boden? Geht's noch? Nico, was ist? Ich muss hier raus! Hä? Hä, was hat er gefunden? Ja, danke, ey, Display im Arsch. Aber immerhin geht's noch an. Zeig mal, was ist das für eine Seite? Da kann man Escort Girls buchen. Oh, Escort Girls? Wie es aussieht, war Cosma da angemeldet. Sie waren Call Girl. Was? Username Pretty Girl. Never. Leute, ich bitte euch, Cosma hat sich doch nicht gegen Geld an irgendwelche Typen verkauft. Ja, hier, guck. Ihr Profil. Ja, das ist sie. Aber... Das glaube ich nicht. Das ist fake. Ich finde, das passt zu ihr. Eva, Cosma war erst 17. Ja, na und? Ja, aber auf der Seite hat sie sich für 20 ausgegeben. Eva, ich glaube, Nico nimmt gerade euren Garten auseinander. Was? Warte, ich geh schon. Nein! Ey! Nico, Mann! Alter! Nein. Komm mal runter, Alter, ey! Scheiße. Beruhig dich! Das kann ich! Nico! Ey, Alter, lass die Möbel ganz, sonst kriegt Eva Stress mit ihren Alten! Mann! Scheiße, Luke, Mann! Sie hat mich nicht nur betrogen, ja? Sie war eine Nutte! Wenn sie nur fremdgegangen wäre, ja? Das hätte ich ihr noch irgendwie verzeihen können. Aber das! Daher hatte sie immer Kohle. Die hat sich die ganze Scheißkohle erfickt. Wer weiß, mit wie vielen sie... Alter, Scheiße, Mann. Die macht das schon länger, als wir zusammen sind, ja. Ich dachte... Mann, sie hat mir gesagt, mit mir wäre ihr erstes Mal, Luke. Ja. Fuck, was nicht. Ich wurde von einer Nutte entjungfert. Ey, Cosma war keine Nutte. War sie nicht? Ja? Nein? Was ist das dann? Alter, komm mal her. Nein, lass mich. Jetzt, ich will nicht in den Arm genommen werden. Mann, er ist richtig von dir, Mann. Okay, komm. Jetzt komm her, Mann. Jetzt lass mich. Lass es raus. Lass mich in Ruhe. Ist okay. Lass es raus. Oh, fuck, Mann. Wie sieht's denn hier aus? Oh, Mann. Meine Eltern killen mich. Ja, Evi. Wir räumen später auf. Mhm. Nico, wir haben noch was gefunden. Tag, ich soll mich hier melden. Name? Lukas Brinker. Ja, nehmen Sie da Platz. Sie werden aufgerufen. Ja. Hey, Luke! Hey! Bist du das? Nicht hier, okay? Was hast du ausgefressen, hä? Dass du hier bei den Oberbullen aufschlagen musst? Nee, muss mir eine Aussage machen. Ah, wegen dem netten Ding da an deinem Gesicht, hä? Na, wie sieht der andere aus, hä? Oh, Alter, nee, komm. Du hast so eine Fahne. Mann, hab ich einen Schädel. Bleib du besser beim Dope, sag ich dir. Hm. Die haben mich hier in die Ausnüchterungszelle gesteckt. Sag mal, hast du was bei? Alter, guck dich mal um, wo wir sind. Schon klar. So blöd ist keiner, den Shit mit zu ihrem Bullen zu nehmen, ne? Na komm, wann passt es dir? Gar nicht, ich tick nicht mehr. Gar nicht? So gar nicht? Auch nicht unter Freunden? Alter, checkst du es nicht? Lukas Brinker? Ja. Wenn du mal wieder was hast, ne? Dann denkst du an mich, ja? Hast du meine Nummer noch? Ja, kein Bedarf. Ciao. Hey, was ist denn mit dir passiert, Mann? Arschloch! Ein Freund von dir? Nee, ich kenne ihn gar nicht. Ungünstig, hier direkt mit einer Lüge einzusteigen. Ja, okay, vielleicht kannte ich ihn irgendwann mal in einem früheren Leben. Mhm. Reicht das? Fürs Erste. Hier lang, bitte. Freitag, 15. November 2019, Befragung von Lukas Brinker durch die anwesenden Kommissare Alexander Michalik und Franziska Blum. Rauchen ist hier nicht erlaubt. Ja, schon klar, ich drehe mir schon mal vor. Mhm. Weil du nach dem Gespräch eine Zigarette brauchst? Gehe ich mal von aus, ja. Warum? Als Raucher braucht man keinen Warum. Auch wahr. Lukas, da du der Polizei bereits bekannt bist, aus einem früheren Leben, wie du es eben genannt hast, waren wir so frei, uns deine Kriminalakte zu besorgen. Aha. Und wenn ich mir deine Akte so ansehe, da sind schon ein paar Vorstrafen zusammengekommen. Körperverletzung, Drogenhandel. Du bist noch 9 Monate auf Bewährung. Also wenn du jetzt missbaust, dann war es das für dich und du musst die Strafe absitzen. Ist dir das klar? Ich verkaufe aber nichts mehr. Und konsumieren? Nicht strafbar, oder? Solange wir dich dabei nicht erwischen. Ja. Woher ist dein blaues Auge? Sportunterricht. Und das sollen wir dir glauben? Na, den ganzen verprügelten Ehefrauen, die gegen Türrahmen laufen... Glauben Sie es doch auch. Wo warst du in der Nacht vom 3. auf den 4. November? Zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Ja, meine Playstation. Also keiner? Du warst also allein? Ja, Moment mal. Ich bin als Zeuge hier, nicht als Beschuldigter. Sonst müssen Sie mich belehren. Ich kenne die Spielchen. Also wenn Sie mich verdächtigen, dann will ich einen Anwalt. Du bist nur als Zeuge hier. Gut. In besagter Nacht hat Cosma dich angerufen. Laut Verbindungsnachweis habt ihr circa 2 Minuten gesprochen. Kann sein. Worum ging's da? Sie wollte vorbeikommen, ist sie aber nicht. Und dann? Sie hat geweint. Komm, komm, komm, komm. Ja, ja, ja, ja. Nein! Fuck! Cosma, was geht's wieder? Bist du draußen bei dem Wetter? Ja. Soll ich dich irgendwo abholen? Nee, schon gut. Ich komm zu dir, ja? Klar. Was ist passiert? Luke, ich hab Scheiße gebaut. Richtige Scheiße. Da bist du bei mir ja an der richtigen Adresse. Aber sag Nico nichts, okay? Schon wieder? Mann, Cosma, er ist mein bester Freund. Ich kann nicht jedes Mal... Bitte! Ich erklär dir gleich, warum. Gut, okay. Luke, versprich es. Kein Wort zu Nico. Kein Wort zu Nico. Warum nicht? Weiß ich nicht. Und du hast dich nicht gewundert, dass sie nicht aufgetaucht ist? Ich bin kurz nach ihrem Anruf eingepennt. Weil so weißt du nicht, ob sie da war. Na, weiß ich sicher nicht. Sie hatte mich ja aus dem Bett geklingelt oder angerufen. Das hätte ich ja gehört. Ja, wahrscheinlich. Sie hat es aber nicht mehr geschafft bis zu dir. Wenn man der Funkzellenauswertung glaubt, ist sie in der Nähe des Funkmastes umgekommen, in dem ihr Handy eingeloggt war, als sie dich angerufen hat. Wir gehen davon aus, dass Cosma kurz nach eurem Telefonat zu Tode gekommen ist. Als sie auf dem Weg zu dir war. Was soll ich jetzt sagen? Scheiße. Klang sie irgendwie verängstigt? Verheult er. Lukas, du bist der Letzte, mit dem sie vor ihrem Tod gesprochen hat. Sie hat geweint, hatte womöglich Angst, war ganz allein mitten in der Nacht unterwegs, mit dem Fahrrad, obwohl es geregnet hat. Da fragen wir uns natürlich, warum? Was war da los? Das frage ich mich auch. Ich habe keine Ahnung. Und wir fragen uns, warum sie in so einer Situation bei dir anruft und nicht bei ihrem festen Freund, Nico Seidel. Weil wir Freunde sind. Waren. Hatte Cosma Stress mit Nico? Wieso? Wenn ich Kummer habe, dann melde ich mich bei meinem Freund, nicht bei einem Freund. Außer ich habe mit meinem Freund Probleme. Allerdings. Die beiden waren happy. Happy? Und das war okay für dich? Nico ist mein bester Freund. Ehrenkodex, die Perle des anderen ist tabu. Und außerdem war Cosma wie eine kleine Schwester für mich. Okay. Wir haben uns halt gut verstanden. Ja. Hatten halt viel gemeinsam. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass wir beide Halbwaisen sind. Mein Vater ist gestorben, als ich ein Kind war. Ihrer auch. Und das hat uns irgendwie verbunden. Das mag jetzt taktlos klingen, aber das ist alles? Ja, das ist schwer zu erklären. Sie hat immer gesagt, wir wären so Seelenverwandte. Ich glaube ja an sowas nicht, aber Cosma schon. Wir hätten eine magische Vertrauensebene, hat sie immer gesagt. So, als würden wir uns aus einem anderen Leben kennen. I was up now, who you kidding? Wake up and ascend it. I'm ascended. I'm ascended everywhere. Then I send it. Every day I wake up and I send it. Ich fahr Pakete aus. Mein neuer Nebenjob mit meinem eigenen PKW. Für den Hungerlohn. Richtig geil. Jedenfalls ist Cosma öfter auf eine Tour mitgekommen. Machst du manchmal ein Paket auf und guckst, was drin ist? Nee, habe ich keine Zeit zu. Komm, wir machen eins auf. Wir klauen auch nichts, nur mal gucken. Nee, das fällt auf. Wir kleben es danach wieder ganz ordentlich zu. Hab kein Klebeband. Oh, wie jetzt? Ich fahr die Pakete aus, ich verpack sie nicht. Oh, Vorsicht! Wow. Oh. Boah, gut, dass du den noch gesehen hast. Wo kommt der denn her? Boah, Cosma, lass den Scheiß. Ich guck nur kurz. Oh, hey, komm mal her, mein Kleiner. Hey, der kommt mir nicht ins Auto. Zu spät. Boah, nee, ey, der stinkt. Mann, der ist verseucht, der hat bestimmt Flöhe. Guck mal, mega sweet, der Kleine. Und du hättest ihn fast überfahren. Ja, der ist ja auch einfach mitten auf die Straße gelaufen. Er trägt kein Halsband. Was machen wir jetzt mit dem? Wir nennen ihn nach dir. Lucky Luke. Und dann ziehen wir raus aufs Land und bauen unser eigenes Weed an und züchten, ich weiß nicht, Schweine und Kühe. Was ist dir lieber? Meerschweinchen. Mann, die lassen sich nicht melken. Alles gut, mein Kleiner. Jetzt im Ernst. Willst du den behalten oder was? Meine Mom ist allergisch. Ich wollte schon immer einen Hund, aber ich durfte früher nur einen blöden Goldfisch haben. Pinsel. Der hat nicht lange überlebt. Pinsel, der Fisch. Ja. Was? Und bei dir? Du hast doch eine eigene Wohnung. Wir könnten uns zusammen um ihn kümmern. Ist das überhaupt ein R? Sieht so aus. Guck, der hat einen Sneepy. Ey, halt mir das Teil doch nicht ins Gesicht. Also, was sagst du? Ich zahle auch das Futter und so. Nee, Cosma, das kommt gar nicht in Frage. Wir bringen ihn ins Tierheim. Vielleicht ist er weggelaufen und wird gesucht. Oh, Mann. Was sagst denn du dazu, Lucky Luke? So, hier können Sie ihn absetzen. Sie können sich noch kurz verabschieden, wenn Sie mögen. Nur bitte gleich unbedingt den Zwinger zuschließen. Ja, geht klar. Komm, Cosma, ich muss mich beeilen. Da wartet noch jede Menge Arbeit. Oh, ich würde ihn am liebsten behalten. Guck mal, wie süß er ist. Oh, Cosma. Hoffentlich kommt einer und holt ihn. Wir hatten früher auch einen Hund. Der muss aber auch ins Tierheim. Wieso habt ihr ihn weggegeben? Boah, kann mich kaum noch dran erinnern. Da lebte mein Vater noch. Das war... Danach wollte meine Mutter den Hund nicht mehr. War ihr alles zu viel. Du hast mir nie erzählt, wie dein Vater gestorben ist. Ja, ist doch egal. Findest du nicht, es macht einen Unterschied, wie man stirbt? Also, ob Unfall, Krankheit oder eben weil man alt ist? Tod ist tot. Also ich sterbe lieber, weil ich alt und klapprig bin, statt wie mein Dad, einfach von heute auf morgen, weil so ein Gefäß im Hirn platzt. Hey, meine Mutter schleppt mich jedes Jahr zum MRT, um zu checken, ob ich auch so ein Aneurysma hab. Ja, sollen wir los? Ich muss die Tour zu Ende fahren. Ciao, mein Kleiner. Hey, Luke, du willst mir also nicht erzählen, was mit deinem Vater war? Ja, irgendwann vielleicht. Komm jetzt. Tut echt weh, den hier zu lassen. Ja. Willst du mitkommen oder soll ich dich irgendwo absetzen? Ich würde dich voll gern begleiten, aber ich habe meiner Mom versprochen, dass ich ihr im Restaurant helfe. Oh. Kannst du mich da rausschmeißen? Ja, ja. Kein Problem. Bekommst auch im Passadakis-Gyros aufs Haus. Boah, geil. Da sind wir. Ah, guck mal, du wirst schon erwartet. Ist das Shirin? Fahr weiter. Hä? Warum? Oh, Luke, fahr weiter. Was machst du? Wonach sieht's denn aus? Mich verstecken. Okay. Hat sie uns gesehen? Dein Auto erkannt? Glaub nicht, die hat aufs Handy geguckt. Oh. Gott sei Dank. Bei Shirin, du weißt ja, die kann nichts für sich behalten. Sorry, dann wird es nichts mit gratis Gyros. Nächstes Mal, okay? Okay. Lässt du mich da an der Ecke raus? Jo. Warum denn dieses Getue, hä? Diese Geheimniskrämerei? Ihr wart doch Freunde. Ja, Warum wollte Cosma mit dir nicht gesehen werden? Hm? Freunde, ja, als Clique. Offiziell haben wir ja nie was zu zweit gemacht, sondern immer nur mit den anderen als Gruppe. Mhm. War halt was kompliziert, aber Cosma wollte das so. Wegen Nico. Dein bester Freund sollte nicht erfahren, dass du dich regelmäßig mit seiner Freundin triffst. Ja. Du kannst dir doch sicher vorstellen, wonach sich das anhört, oder? Mehr lief da nicht. Warum wollte Cosma das denn geheim halten? Weil Nico extrem eifersüchtig werden kann, okay? Was heißt extrem? Er hat halt immer versucht, an Cosmas PIN zu kommen, um ihr Handy auszuchecken. Also für mich klingt das jetzt nicht besonders extrem. Hm? Hat nicht jeder schon mal aufs Handy des Partners geschielt? Ja, trotzdem, Nico ist echt krass drauf, was das angeht. Hat er sie gestalkt oder was? Nein, der ist ja kein Psycho, aber er ist halt immer voll ausgetickt, sobald einer Cosma nur mal angeguckt hat. Wir haben letztes Jahr mit dem kompletten Kunstkurs einen Ausflug ins Museum gemacht. Eben geprägt hat. Und somit sind wir am Ende unserer Führung. Ich hoffe, Sie können sich nun ein gutes Bild der expressionistischen Bewegung in der Kunst machen. Boring. Ihre Lehrer haben mir mitgeteilt, dass Sie noch eine ganze Stunde zur freien Verfügung haben, bevor der Bus Sie zurück in die Schule bringt. Also, viel Vergnügen und hoffentlich auf ein Wiedersehen hier bei uns im Museum Ludwig. Nico, komm, wir klauen was und verkaufen es auf eBay. Na klar, Süße, was darf's denn sein? Alles ziemlich hässlich, oder? Ach, Kunst halt. Ich würde dafür keinen Cent ausgeben. Ja, deshalb ja klauen. Und dann in den Knast für sowas? Nee. Knast, Quatsch. Wir machen's wie Bonnie und Clyde. Ach, und gehen beide drauf? Na super. Würdest du etwa nicht für mich sterben? Oh, für dich würde ich alles tun. Ey, nehmt euch ein Zimmer, hier ist Knutschen bestimmt verboten. Ey, was geht? Hauen wir ab? Ja, okay. Ihr seid doch nur eifersüchtig. Eva, schnappt ihr doch einfach Luke. Ihr werdet voll das süße Paar. Wir? Sorry, niemals. Nichts da, sorry. Ganz meiner Meinung. Ey, Babe, kennst du den Vogel da hinten? Nee, noch nie gesehen. Komm, lass uns gehen. Aber der starrt dich die ganze Zeit an. Ist doch egal, Nico. Nico hat recht, Cosma. Der Kerl scheint dein Fan zu sein. Ey, du da! Was? Hör auf! Zieh dir den Kunstscheiß rein! Was? Meine Freundin ist hier nicht ausgestellt, kapiert? Nico, lass das! Der Affe glotzt dich an, als wärst du eine Wichsvorlage. Hör auf! Was gaffst du so, hä? Oh Mann, Nico! Ich geh da jetzt rüber. Nein, nein, Mann, lass das! Ich hau dem Typen eine rein. Mann, das reicht, ich hau ab! Was glotzt du so dämlich, hä? Muss ich dafür etwa zahlen? Nur fürs Gucken, oder was? What? So ein knackiges Ding schaut man sich doch gerne von allen Seiten an. Tickst du noch sauber? Ist eh schon weg, die Kleine. Was? Hey, Cosma! Du Idiot. Ja, schnell, lauf ihr nach. Hey, hey, Nico, jetzt ignorier den Kerl einfach. Wo ist Cosma hin? Rausgegangen, war ziemlich angepisst. So kommt dieser Weirdo nicht davon. Niemand holt sich einen auf meine Freundin runter. Luke, gib mal was. Was denn? Ja, was wohl? Als ob du nicht voll drauf wärst. Ey, wer sich nüchtern ein Museum gibt, ist selbst schuld. Ich zahle auch, versprochen. Gib mir alles, was du dabei hast. Was? Willst du den Kerl jetzt auf einen Trip schicken, oder wie? Nee, besser. Komm, Luke, gib bitte. Alter, Nico, beruhig dich mal, okay? Hier. Ich weiß, du kennst diese Art von Währung nicht. Aber das sind 200, klar? Kriegst du wieder. Danke. Ja. Was macht er da? Keine Ahnung, Evi. Sich Stress einhandeln, glaube ich. Hat Nico dem Kerl das gerade in die Tasche gesteckt? Ey, Nico, verschenkst du jetzt mein Zeug, oder was? Warte. 110 Polizei? Nico, ey, was geht? Eva, klappe jetzt. Notrufzentrale. Hallo, ja, ich bin im Museum Ludwig und hier ist ein Mann, der dreht Kindern Drogen an. Okay, bleib Sie vor Ort. Alter, bist du irre? Ja. Und das Ende vom Lied, die Polizei kam und hat den Kerl festgenommen. Und Nico hat sich schlapp gelacht. Aber die Drogen hatte Nico von dir? Das war zu der Zeit, als ich noch verkauft habe. Es ist aber schon eine Weile her. Und ich habe meine Strafe bekommen. Eine Bewährungsstrafe. Da hast du ordentlich Glück gehabt. Ich habe meine Lektion gelernt, okay? Ich mache den Scheiß nicht mehr. Nico hat dem Mann im Museum eine Straftat angehängt und das nur, weil er Cosma angeguckt hat? Ja, der hat sie richtig fies angestarrt. Aber Cosma hat die Aktion nicht mitbekommen. Sie ist rausgegangen. Ja, ich habe ihr das später erzählt. Klar. Wegen eurer magischen Vertrauensebene. Wir haben uns alles erzählt, okay? Alles? Da kannst du uns sicher erklären, warum Cosma 25.000 Euro in bar unter ihrem Bett versteckt hatte. Richtig? Nein. Kann ich nicht. Dann habt ihr euch doch nicht alles erzählt. Tja, scheint so. Naja, es gibt ja auch noch andere Wege, um an Informationen zu kommen. Hm? Die Cloud? Was für eine Cloud? Netter Versuch. Wir haben Cosmas Handy und ihren Laptop untersucht. Unter anderem konnte unser Techniker feststellen, dass jemand vor kurzem von außen auf Cosmas Cloud zugegriffen hat. Und? Und wir konnten auch nachverfolgen, wer das war. Uns vorsätzlich anzulügen und damit die Aufklärung eines Verbrechens zu verhindern, ist strafbar. Und damit ein Verstoß gegen deine Bewährungsauflagen. Und das könnte dich in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Jetzt hör mal zu. Entweder du sagst uns jetzt die Wahrheit. Oder wir sorgen dafür, dass du deine Strafe absitzt. Alles klar? Das ist Erpressung. Lukas, wir wissen, dass du es warst. Es macht keinen Sinn, hier weiter zu lügen. Okay, ja. Aber ich war das nicht alleine. War? Wessen Idee war das? Evas. Aber, Mann, das war eine beschissene Idee. Was wir entdeckt haben, das hätte ich lieber nicht erfahren. Cosma war da auf so einer Seite angemeldet. Mann, sie hat da mit so vielen Typen getextet. Nicht nur getextet. Cosma war schon länger auf dieser sogenannten Escort-Website angemeldet. Mit falschem Namen und falschem Alter. Aber ihr Escort-Service ging weit über eine normale Begleitung hinaus. Wir haben herausgefunden, dass sie damit angefangen hat, als sie 15 war. Erst 15. Deshalb wurde bereits Anzeige erstattet gegen die Betreiber dieser Webseite. Ach so. Und die Kerle, die sie gefickt haben, obwohl sie fast noch ein Kind war, was ist mit denen? Die werden nicht ungestraft davonkommen. Bisschen zu spät, finden Sie nicht? Auf jeden Fall zu spät für Cosma. Und Cosma hat nie mit dir gesprochen über ihren Job als Callgirl? Mann, nein! Ich hatte keine Ahnung von der Scheiße, die sie da abgezogen hat. Aha. Cosma hat ein richtiges Doppelleben geführt. Mann, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihr das auf jeden Fall ausgeredet. Dann wäre das alles vielleicht nie passiert. Dass wir uns den ganzen Scheiß aus ihrer Cloud reingezogen haben, das war ein Riesenfehler. Wir hätten das einfach sein lassen sollen. Das wurde eine Megakatastrophe.